Einen wunderschönen guten Abend. Genau, es ist ein bisschen nach 19 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend allen unseren Hörerinnen und Hörern. Und wie immer am vierten Mittwoch im Monat von 19 bis 20 Uhr hören Sie die Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen. Ja, es ist immer noch August und es ist ja auch ein Sommermonat. Und in dem, wie so viele Menschen, haben auch einige von unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern einen Urlaub, einen hochverdienten Urlaub, in dem ich Sie ganz herzlich grüße dort, nämlich die Antje und den Jochen, wo auch immer ihr jetzt gerade seid. Und ich hoffe, ihr könnt uns zuhören. Meine besten Grüße, die gehen allerdings auch noch an unseren Felix Jakowitz, der heute mit Verwandten etwas ganz Besonderes feiert. Ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Felix. Ja, heute Abend im Studio, bevor ich dann alles andere weiter ansage, sind der Jürgen Greiner und. Ja, ich grüße Sie und mit mir ist die Sabine Heisner. Ja, genau. Wir haben jetzt unsere Sendung für heute mal benannt: Sommer 2014. Sommer der Macht und Ohnmacht. In den Vorbereitungen zu diesem Abend heute sind wir wie selbstverständlich auf die Geschehnisse von 1914 gekommen und haben ein ganz klein wenig dorthin geschaut. Der Jürgen und ich werden Sie jetzt durch die Sendung führen, und zwar mit folgenden Themen. Sommer der Schreckensnachrichten. Was passiert gerade in der Welt? Die fehlende Mitte und die Qualität der Mitte. Und ganz zum Schluss, da bitte ich Sie einfach, Zettel und Bleistift bereitzulegen, damit Sie sich die Tipps und Anregungen aus unserer INI Grundeinkommen München aufschreiben können. Zur Entspannung, bevor es jetzt hier weitergeht, mag ich Ihnen die allererste Musik ansagen. Und zwar ist das BKs und der Titel heißt Beach Club. Ja, jetzt haben wir beide getanzt, der Techniker und ich im Studio. Und ich möchte ihn euch heute Abend noch gerne vorstellen. Das ist der Dieter Settele. Vielen Dank, er lüftet sein Hütchen sehr schön. Das freut mich sehr. Ja, wir wollen ja weitergehen in der Sendung. Und ich frage jetzt einfach mal den Jürgen. Hast du auch Ohnmacht erlebt oder was hat dich bewegt in diesem Sommer hinsichtlich unseres Sommers der Macht und Ohnmacht? Ja, also üblicherweise ist ja Sommer eigentlich die Zeit des Urlaubs, der Erholung, der Freude, des Entspannens. Und Das war unsere Beobachtung, dass das so sich diesen Sommer, dieses Jahr so nicht einstellt. Dass eigentlich die Krisen, denen wir begegnen und die wir durch die Medien mit ihren Schlagzeilen hören, dass wir die auch im Sommer, dass die nicht abflauen. Ich mag nur so mal ein paar Dinge so in Erinnerung bringen. Die ganze Krise in der Ukraine, Ostukraine, wo heute die Nachricht in den Online-Medien gekommen ist, Kiew meldet Eindringen russischer Militärkolonne. Ja, natürlich haben wir auch natürlich das Gedenken an 100 Jahre den Ersten Weltkrieg. Und ich denke, das ist natürlich auch etwas, was uns prägt in unserer Wahrnehmung, dass wir natürlich das auch vor Augen haben und dass diese Meldungen, die wir aus der Ukraine hören, uns irgendwo auch Sorgen bereiten. Wohin geht es? Wie stabil ist unser Frieden auf dieser Welt? Oder wandern wir auf einen militärischen Weltkonflikt zu? Und ja, dann haben wir auch noch weitere Themen. Das ist natürlich dann diese Meldungen aus dem Nordirak, dem kurdischen Gebiet, wo inzwischen heißt der Islamische Staat, wo Herr ISIS versucht, das Kalifat auszurufen und hier mit Schreckensherrschaften ihr Konzept einer Staatsordnung versucht durchzusetzen und alle, die ein wenig dagegen sind, dann auch entsprechend ermorden. Und wenn ich dann weiterschaue, dann beschäftigen uns auch seit einiger Zeit die erschreckenden Nachrichten aus Nigeria. In Nordnigeria wütet zunehmend die Terrorgruppe Boko Haram, die auch sehr gewaltvoll gegen Leute vorgeht, die zu westlich orientiert sind und zu wenig gehorsam ihrer Vorstellung des Islams sind. Nach wie vor haben wir einen heftigen Bürgerkrieg in Syrien, dann die ganze Thematik zwischen Israel und Gaza, den nicht aufhörenden Kämpfen an der Stelle. Also es sind wirklich hier Meldungen, die, ja, ich sag mir und auch uns dann schon auch während der Vorbereitung oder die uns dazu geführt haben, auch dass wir zu diesem Thema gekommen sind, die uns beschäftigen und die uns Sorge gegeben haben, wohin geht unsere Welt, was passiert da, wie stabil ist die ganze Thematik. Das war so die ganze Sache. Und was macht das mit uns? Was machen solche Meldungen mit uns? Das heißt ja eigentlich, dass diese Leichtigkeit, die du da am Anfang erwähnt hast mit Urlaub und ins Meer springen vielleicht oder die Kinder rutschen irgendwo runter, dass diese Leichtigkeit von uns anders geübt werden muss in diesem Sommer. Ja, normalerweise es gibt immer Sorgen und Probleme und so weiter. Aber irgendwo lässt man sie vielleicht ein Stück weit im Sommer einfach mal Grad sein. Ja, Gott sei Dank. Springt in den Pool, wie du sagtest, so schön ins Meer oder liegt am Strand und vergisst einfach mal, was so auf dieser Welt passiert, ein wenig. Aber ich habe das Gefühl, das ist dieses Jahr sehr schwierig. Es hat sich herauskristallisiert in den letzten Jahren, dass es immer mehr wird. Aber wir sind ja echt Meister im Verdrängen, wir Menschen, und wir wollen das eigentlich gar nicht wirklich immer so anschauen. Und dieses Jahr hat es uns echt erwischt. Und was so sich anders anfühlen lässt gegenüber den vorherigen Jahren ist, dass hier gerade mit dem IS, dem Islamischen Staat und dem Boko Haram, dass hier Methoden und Gewaltformen in die Welt treten, die wir so eigentlich nicht mehr gewohnt sind oder nicht mehr kennen. Nicht, dass es nicht in der Vergangenheit schon mal sehr grausame Regime und Situationen gegeben hat, das Mittelalter bei uns oder auch andere Bereiche zeitlich in anderen Zeiten. Aber irgendwie hatten wir uns vielleicht auch gehofft und gewähnt, schon ein wenig weiterentwickelt zu sein. Und irgendwie ist es ein Gefühl des Rückschritts, was man da hat. Und der Bedrohung, dass unsere ganzen Errungenschaften, unsere ganze Entwicklung verloren geht. Ja, genau. Es geht mir ja nicht anders. Und ich frage mich dann in diesem Zusammenhang auch, woher haben die eigentlich dieses Geld? Woher haben die denn eigentlich die Waffen? Das will ich jetzt hier gar nicht aufdröseln. Aber, das frage ich mich auch immer, denn im Supermarkt um die Ecke kriege ich die nicht. Gott sei Dank, hallo, sonst hätten wir ja vielleicht in irgendeiner Form hier auch noch. Da will ich ja gar nicht hin. Ja. Mir reichen ja, genügen ja, also was wir eben auch in der Vorbereitung mit angedeutet hatten, waren, wir sind heilfroh, dass wir in einer Demokratie leben, in dem wir alle uns selbst einbringen können. Und ich hoffe, es machen ganz viele Hörerinnen und Hörer auch, dass sie wirklich, wirklich verstehen, gerade in diesem Sommer, dass wir in einem Geschenk leben. Also sprich, für mich ist Demokratie ein Geschenk. Aber dazu muss ich mich anstrengen. Ich muss was dafür tun. Ich muss mich engagieren. Ich muss mich einbringen. Dafür sind unsere Sendungen eben auch gedacht. Und ich denke, uns steht die Frage gegenüber, sind wir ohnmächtig gegenüber dieser Macht und diesem Terror? Nimmt der Schrecken in der Welt weiter zu? Und wohin führen uns diese Ereignisse? Das sind so die Fragen, die einen natürlich bewegen und beschäftigen und die natürlich nicht ganz leicht sind. Aber wir wollen natürlich nicht nur in der Schwere bleiben. Insbesondere haben wir eigentlich bewusst deswegen auch heute leichte und fröhliche Musik ausgewählt. Und der nächste Titel heißt No Angel und die Interpretin heißt Natta. No Angel. Never gonna be, never gonna go. Den Jingle, der ist ja wunderbar ausgewählt. Vielen Dank. Danke. Das überlassen wir dem Zufall. Und Dieter hat uns hier wirklich einen passenden, thematisch sehr passenden ausgewählt. Ja, was geschieht gerade in der Welt, ist so das Thema im zweiten Block oder die Überschrift des zweiten Blocks. Und vielleicht frage ich mal dich, Sabine. Was hier gerade geschieht. Wie ging es dir in diesem Sommer? Wie ging es dir? Ja, genau. Eigentlich geht es mir ja saugut, aber ich hatte dann auch so einen Schreckensmoment, als in der Zeitung oder vielleicht auch auf Facebook oder irgendwie diesen medialen Angeboten stand, wie jemand umgebracht wird von der IS. Da hat es mir... Ja, wie erkläre ich euch das? Dann mache ich komplett zu, da kriege ich nur noch Angst, dann mache ich sofort alles aus und will gar nichts mehr wissen davon. Und dieses Mal war das so erschreckend für mich, dass ich eine ganze Weile gar nicht mehr sowas gelesen habe. Ich habe konsequent über die ersten politischen Seiten in der Süddeutschen hinweg gelesen und aus der FAZ oder was man auch immer noch so lesen kann, inklusive Facebook und so weiter. Was ist dein Gefühl an Hilflosigkeit? Das ist, glaube ich, die erste Stufe. Das ist ja nicht nur Hilflosigkeit. Bist du einfach erschreckt gewesen Betracht solcher Gewalten? Es war ein Zorn. Es war richtig, Zorn. Richtiger Zorn da, dass Menschen so miteinander umgehen können. Und dieser Zorn hatte bei mir im allerersten Moment dazu geführt, Bomben auf die Leute. Das geht natürlich gar nicht, das ist mir schon ganz klar. Aber das war so mein Impuls, der dann auch gleich wieder verflogen war. Aber so, naja, ja, so ohnmächtig war ich, ne? So richtige Lösungskonzepte stehen ja auch keine im Raum. Die Bundesregierung denkt ja auch nur darüber nach, jetzt nicht selbst zu kämpfen, sondern andere kämpfen zu lassen, sie damit dafür mit Waffen auszustatten. Also sofern bist du mit deinem Reflex gegenüber der Reaktion der Bundesregierung gar nichts, wenn wir jetzt an den Bereich der Kurdistan und IS dort denken. Also ich persönlich mag gar nicht sowas. Ich bin ein Mensch, der nach Möglichkeit die Kommunikation sucht, was mir auch nicht immer gelingt. Und ich bin damit recht gut gefahren. Wie gehen wir überhaupt miteinander um, wir Menschen, ja? Und wie gehe ich mit den Ergebnissen um, die aus irgendetwas herrühren? Was machen wir da eigentlich damit? Sind es nur Negativberichterstattungen, die ich mir dann auch reinziehe, weil ich das jetzt in diesem Moment unbedingt brauche? Oder wo leben wir denn jetzt eigentlich? Was sagst du denn dazu? Ja, wo leben wir? Das ist die interessante Frage. Was wir hier beobachten können, ist, dass hier, und das habe ich eigentlich vorher schon ein bisschen angedeutet, mit dem, dass diese Ereignisse, wie sie jetzt gerade in welcher Schärfe und Härte sie in Erscheinung treten, doch sehr stark an Situationen im Mittelalter erinnert bin. Und das heißt, wir haben hier eine sehr rückwärts gewandte Situation. Ich weiß, dass in den 60er Jahren noch in einigen arabischen Staaten ähnliche Situationen gewesen sind, dass die Gegner und Feinde gleich getötet wurden und dann vor den Stadtgrenzen aufgehängt worden sind zur Abschreckung von den Leuten. Ja, das gab es noch, aber ich habe irgendwie gedacht, das hätten wir wirklich überwunden. Und was wir hier begegnen, sind natürlich sehr rückwärtsgewandte Ideologien, die wieder zu reinen Ideologien zurück wollen, die eben in dem Fall die islamische Scharia in Reinform umgesetzt haben wollen, die sich gegen jegliche westliche Orientierung, Bildung, westliche Bildung und alles dann dagegen wenden. Und aus meiner Tätigkeit und Kenntnis heraus ist natürlich, weiß ich auch, dass da eigentlich man auch wirklich an Grenzen kommt, hier mit friedlichen Worten diesen Menschen zu begegnen. Grenzen ist ein wunderschönes Wort. Ich möchte mal auf die Flüchtlinge zu sprechen kommen, die wir ja auch an den Grenzen abweisen. Wir nehmen sie ja nun nicht wirklich mit offenen Armen auf. Das ist etwas, was mich etwas verstört, muss ich ehrlich sagen. Und in dieser Vorbereitung zu der Sendung fiel mir ein Buch in die Hände, eine Jahreszusammenfassung 1946 bis 1953 des Verlages Life. Da kam ein Bild eines Mädchens, das nach Israel einwandern wollte. Und es wurde zurückgewiesen. Und dann hat's Klick bei mir gemacht, weil wir machen ja nichts anderes. Also wir schicken die Leute zurück, sie sterben im Meer. Ich finde, das ist alles sehr unmenschlich. Das stimmt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir auch schauen, dass Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, jetzt sich diesen, also es sind natürlich wenige, aber doch einige entschließen, sich diesen extremistischen Organisationen anschließen und dann aus dem Land reisen und sich Al-Qaida und verschiedenen Terrorgruppen anschließen. Was ist denn da dahinter dann? Und da habe ich irgendwo das Gefühl, dass uns diese Ideologien sind rückwärtsgewandt, die dort vertreten werden. Aber irgendwie haben wir hier eine Ideologie-Schwäche. Also uns fehlt, wenn ich es auf kurz spreche, eine Vision. Ja, da kommen wir ja heute vielleicht noch drauf, auf Visionen. Ja. Ja, das wäre ja ganz schön. Aber wir sind ja eigentlich nicht nur wirklich alleine hier heute Abend. Wir haben unseren in der Vorbereitung einfach mal den Jochen auch sprechen lassen. Und Sie dürfen ihn auch heute Abend anhören. Aber bevor jetzt der Jochen dann richtig schön loslegt, möchten wir Ihnen eine Musik ankündigen. Ja, und zwar hören wir den Titel Having Fun. Und der Interpret ist Akashic Records. Es brennt an verschiedenen Ecken der Welt und es ist aber gefährlich, wenn man nur nach dem Brennen guckt. Vielleicht brennt noch was ganz anderes an einer ganz anderen Stelle, nämlich unser Wunsch als Menschheit im positiven Sinn weiterzukommen. Ja. Also da ist die Frage eben, ob diese Finsternisse eben auch etwas mit einer Gefahr der Stagnation in den Zentren zu tun haben. Und ich denke mir, wenn es jetzt in den Zentren, also zum Beispiel in der Mitte Europas, auch gerade ein stärker, sagen wir mal, progressive Tendenz da wäre, ne, dann würden dieselben Leute, die sich vielleicht jetzt im IS da anschließen, vielleicht viel mehr Lust haben, da mitzumachen. Ich denke so, als es den Aufbruch der 70er Jahre gab, ne, da haben eben viele Menschen, die unzufrieden waren mit dem, was sie vorfanden, sich eben damit verbunden, haben da versucht mitzumachen. Also sozusagen im Sinne eines humanistischen Aufbruchs. Ich finde, dass unser Gespräch mit der Mitte und all diese Dinge mir wieder spürbarer gemacht hat. Also es ist wichtig, dass ein Feuer nicht ausgeht oder entzündet wird, was den Menschen positive Möglichkeiten zeigt. Mhm. Und ich denke, dass dann auch solche extrem krassen Phänomenzusammenhänge ihre Nahrung verlieren. Also die Nahrung ist eigentlich Verzweiflung, könnte man auch so sagen. Verzweiflung ist, denke ich, erstmal auch eine Perspektivlosigkeit. Die Perspektivlosigkeit seit Jahren, die Perspektivlosigkeit, die hat natürlich schon auch was mit, ich würde sagen, gut, da kommen wir dann dem Grundeinkommen schon näher. Ja, es hat was mit dem exklusiven Grundcharakter der bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse zu tun. Dass halt jemand, der nichts hat, der kriegt auch nichts. Ohne Kapital, ohne Moos, nichts los. Ja? Und wenn halt ganze Gegenden wie der Nahe Osten oder der Mittlere Osten, wenn die Bevölkerung dort nichts hat, dann kriegt sie eben auch nichts. Man könnte es aber auch noch anders sagen. Man könnte sagen, wir sind so bescheuert, dass wir im Grunde die Ergebnisse unseres Arbeitens, unser Kapital sozusagen, nur für unsere beschränkten Ziele einsetzen und halt weite Teile der Weltbevölkerung ausschließen. Und dadurch können die aber auch wirklich nichts machen. Ja, also da ist das Wort Macht, Ohnmacht und Machen hat da vielleicht schon was miteinander zu tun. Ja? Und letztlich geht es natürlich darum, dass wir den Sinn und die Schönheit darin finden, eben Kapital zu entwickeln, was der ganzen Menschheit zugutekommt. Und das ist im Grunde noch ein weitergehenderes Ziel als das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Schritt in die Richtung. Wenn es uns wichtiger wäre, dass die Menschen in diesen Gegenden auch gut leben können, und wenn wir dafür etwas tun würden und nicht hauptsächlich unser Bruttosozialprodukt oder unsere Exporterfolge im Blick hätten, dann, also in den skandinavischen Staaten ist eine starke Tradition, dass also ein guter Lebensstandard für die Bevölkerung über die enge Zusammenarbeit der Tarifparteien verwirklicht wird und hohe Steuern. Ja? Also dadurch ist das Thema Grundeinkommen da noch nicht so aufgekommen, weil sie eine viel stärkere wohlfahrtsstaatliche Tradition hatten. Aber das heißt nicht, dass es nicht in Zukunft dort auch Thema werden könnte. Das Grundeinkommen, denke ich, wird ja dann besonders deutlich als Thema, wenn eben ein menschenwürdiger Sozialstaat nicht mehr da ist. Es steht ja nie alleine da, denke ich. Also ich würde ja nie behaupten, das Grundeinkommen ist die Antwort für alles, sondern ich würde halt sagen, es ist unter den bestehenden Verhältnissen ein wichtiger Schritt nach vorn und auch nicht der letzte. Dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens uns bewusst machen kann, dass eben in einer modernen Gesellschaft die Verfügung über Geld Voraussetzung ist, um überhaupt da sein zu können und bleiben zu können. Ich denke, da hatte der Götz Werner schon recht, dass er gesagt hat, ich meine, als es noch eine Zeit gab, wo jede Familie einen Grund hatte, ein Stück Boden hatte, sah die Sache etwas anders aus. Aber diese Zeit ist vorbei und sie ist jetzt sogar global vorbei oder allmählich geht sie global vorbei. Und wenn man eben eine vernetzte, eine umfassend komplexe Wirtschaft hat, dann hat der Einzelne kein Land mehr, wo er irgendwo zurückkehren könnte, wenn er nichts mehr hat und selber anbauen könnte oder so. Oder keine Familie mehr, die ihn aufnehmen und tragen könnte, sondern geht es eben darum zu sagen, weil wir wollen, dass du auch da sein kannst. Deswegen müssen wir dir auch mit die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Also was ich interessant finde, ist, dass diese Beschäftigung mit den Qualitäten dieses eigenartigen Sommers, dass dadurch mir eigentlich etwas klar geworden ist, nämlich, dass es wirklich wichtig ist, sich von den Schrecknissen nicht zu stark beeindrucken zu lassen. Ja? Und ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, also in diesen Jahrzehnten sozusagen. Vielleicht auch schon ein Thema war zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Natürlich, die Schrecknisse sind Schrecknisse, das ist keine Frage. Und trotzdem ist es nötig, sozusagen die Perspektive, das, wohin man hin will, nicht außer Acht zu lassen, ne, sondern im Blick zu behalten. Ja. Und dann sehen nämlich diese Burschen, die da den Angst und Schrecken in der Welt verbreiten, in diesem Lichte dann schon wieder ganz anders aus. Ja, das kommt noch hinzu. Also, ja, und ich denke, das ist vielleicht wirklich etwas, was man lernen muss. Also dem Schrecken sozusagen eine eigene aktive Bewusstseinsbemühung entgegenzusetzen. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. O céu logo escureceu, a brisa soprou pro mar, as ondas se revoltaram com o vento a chacoalhar. Coqueiro descabelou, semente voou, voou, caiu terra abandonada e da ausência nasceu flor. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Menino já reclamou do tempo que se perdeu. A mãe não escuta nada, só pesa o que já sofreu. Brinquedo escangalhou, seus dedos ele encontrou. Molhou na tinta espalhada e da falta nasceu cor. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Lembrei dos momentos lindos em que eu estava ao seu lado, mas nem podia ligar, tava tudo terminado. O som se multiplicou, um verso pra cá chegou, nos acordes viajaram e do silêncio a voz cantou. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Die Sängerin hieß Beatrice Besser. Der Titel hieß Calango de da Saudade. Das ist nämlich der Paartanz der Sehnsucht. Ja, Sehnsucht. Das ist ein interessanter Begriff. Jochen hat ja viele interessante Merkmale dieser Eigenschaften, denen wir im Moment in dieser Welt begegnen, bezeichnet. Und insbesondere hat er angesprochen das Thema, dass hier eigentlich eine Vision fehlt oder eine Idee insgesamt und dass wir auch hier in unseren wohlgehenden europäischen Breiten eine Stagnation der Bürgerlichkeit erfahren und dass hier ein neuer Impuls gebraucht wird, der aus dieser heutigen Stagnation herausführen würde und der dann auch für die anderen Gesellschaften ein Impuls sein kann. Es sollte kein Diktat sein, was die anderen zu tun hätten, sondern da geht es mehr darum, dass wir das überhaupt mal praktizieren, vorleben, ausprobieren, auch die Schwächen von Neuem erfahren und weiterentwickeln. Und dass wir dann die anderen einbeziehen und ihre Verhältnisse und Erfahrungen mit berücksichtigen. Und ich finde in dem Zusammenhang auch sehr interessant das Ereignis, was wir vor, wann war das in Norwegen gewesen mit dem Breivik? 2013, glaube ich. Kann das sein? Denke, ist das erst so kurz früher? Oder nein, war das schon 2012? Der Prozess, der müsste 2012 oder 2011 gewesen sein. Hast mich jetzt gerade erwischt. Ja, ich habe mich selbst ertappt, dass ich jetzt darauf gar nicht vorbereitet war. Also in Europa haben wir ja auch sehr viel rechtspopulistische Entwicklungen. Frankreich, Front National, in Niederlande, der ist ja, wie heißt er? Ah, da gibt es auch einen Populisten. Italien, Griechenland nehmen die rechtsextremistischen Gruppen zu. Auch in Deutschland würde ich durchaus die AfD auch als eine reaktionäre Haltung mit konservativen Inhalten sehen. Und in Norwegen, das war halt eben schon interessant gewesen, wie dort die Bevölkerung auf das Erscheinen, auf die Ereignisse dieses Massenmordes von dem André Breivik reagiert hat. Ich kann da mal ein bisschen was zitieren aus dem Stern. Ich kann euch leider nicht sagen, wann das gewesen ist, aber die schreiben unter anderem, Breivik bekommt nicht die Bühne, die er haben wollte. Und ich darf das mal ein bisschen übersetzen. Ich finde, die NSU darf nicht die Bühne bekommen, die sie haben wollte. Auch die anderen extremistischen Gruppierungen, ob das jetzt in Griechenland, Frankreich und so weiter ist, auch dort nicht. Und dort hat ja insbesondere dann die Bevölkerung ihre gemeinschaftliche Orientierung, ihre liberale Praxis reflektiert und hat die dann auch bewusst umgesetzt in dem ganzen Kontext und hat sich von Breivik nicht beirren lassen. Da gab es ja auch noch so diese Stimmen, der ist jetzt einfach in Haft und die Richter werden schon das richtige Urteil sprechen. Das war so der Tenor auch in Norwegen. Bei uns sehe ich das manchmal ein bisschen anders. Da werden die Richter dann auch irgendwie auf den Prüfstand gestellt. Ich finde nicht, dass wir unbedingt damit so umgehen sollten. Aber was bringt uns denn aus diesen Gedanken mal auch so ein bisschen weiter? Gibt es denn eine Vision? Was kann uns denn eventuell weiterführen? Also ich denke zum Beispiel auch an Kunst und an Visionen, Wahrnehmungen von Perspektiven, die einige Menschen auch auf den Weg mitbringen. Also ich denke mal, die ganzen Visionen, die die Menschheit in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat, ob das jetzt Kommunismus ist, ob das Kapitalismus ist, all diese Methoden haben sich ein wenig ausgelebt und sind ein wenig perspektivenlos geworden. Darf ich mal den Herrn Götz-Werner ein bisschen zitieren? Ja klar, bitte. Unser Grundeinkommensguru, sage ich jetzt mal ganz frech. Das würde ich nicht gern hören. Nein, weiß schon, aber er ist für mich... Ist ein Vorreiter. Ist er für mich jemand, der seine Vision wenigstens zum Ausdruck bringt. Und ich zitiere ihn hier mal aus einem Facebook-Eintrag. Die Realität der Zukunft ist die Utopie von heute. und die Realität von heute, das waren die Utopien von gestern. Nur das, was wir heute schon denken können, wird in Zukunft realisiert. Also die Zukunft kommt nicht aus dem Irgendwo, sondern sie kommt eigentlich aus unseren Vorstellungen. Ja, Visionen. Visionen brauchen wir. Und Visionen, welchen Inhalt des, welchen Charakters? Visionen, die die heutigen Lebensverhältnisse beinhalten und eine Perspektive für morgen bieten. Das ist... Unbedingt. Und da gibt es ja noch jemanden, den finde ich ja total klasse. Im Senegal gibt es einen Rapper. Hast du den Namen, Jürgen? Haben wir den ja, irgendwo? Der steht dran und zwar ist es Xuman und Katie. Ja, also die sprechen ich weiß natürlich nicht, ob ich die ausspreche oder ich den vom Namen her gerecht werde. Genau, die das ist natürlich alles immer Französisch, da bin ich ja leider nein, nicht ist sogar zweisprachig. So. Xuman macht es in Französisch und Katie rappt das Ganze dann nochmal in Senegalesisch. Ah, das finde ich natürlich toll. Also die beiden... Genau. Die wollten etwas verändern in ihrem Land und die haben das echt zustande gebracht, eben mit Rappen und ihrer eigenen TV-Sendung im Senegal, dass sie zum Beispiel es erreicht haben, dass die Bevölkerung bei der letzten Wahl ihren Präsidenten verändert haben. Jetzt sind sie soweit und haben wieder irgendetwas auf den Weg gebracht, was die Vision der jungen Leute ist. Ich schätze mal, dass die beiden irgendwie so zwischen 25 bis 30 sind, irgendwie so. Ja, würde ich so einschätzen. Ja, genau. Zu schätzen für mich. Und es kann gut sein, dass auch wir hier, diese Jugendlichen ab 20, die will ich jetzt einfach da ein bisschen dazu auffordern, Visionen für sich zu entwickeln und die zu leben. Was man bei der ganzen Sache ja eigentlich mal in Berücksichtigung bringen sollte und einen Blick drauf werfen sollte, ist, was machen diese dauernegativen Nachrichten, diese Schreckensnachrichten mit uns. Wir haben das selber an uns ja beobachten können, wie sich dadurch für uns das Gefühl dieses Sommers dadurch eingetrübt hat. Und ja, es geht nicht darum, diese Schreckensthemen zu verdrängen, aber wie kann ich sie überwinden? Genau, indem ich meine Mitte suche. Ja, also dadurch, dass ich jetzt nach Syrien reise oder nach Kurdistan und selbst auch mitkämpfe, dagegen kämpfe, damit ist wenig getan. Und wir müssen ja auch selber schauen, was ist unsere eigentlich Rolle und Aufgabe in unserer Gesellschaft? Wie können wir beitragen? Und was vielleicht auch wichtig ist, wie können wir unseren Wahrnehmungsfokus eigentlich auch verändern? Und zwar weg von diesem Thema dieser Schreckensmeldungen hin zu positiven Meldungen, wie zum Beispiel diese Meldung, dass man etwas verändern kann, wie diese Rapper in ihrem Land. Aber es gibt auch viele andere Richtungen. Ich habe jetzt inzwischen einige Menschen begegnet, die immer wieder dasselbe Thema aufgebracht haben. Mensch, wir haben immer nur negative Schlagzeilen. Ich habe meinen Fernseher aus dem Verband inzwischen. Ich schaue die Nachrichten nicht mehr an. Ich will diese Schreckensmeldung nicht mehr haben, weil sie mich beeinflussen, weil sie letztendlich mir ein Diktat geben oder eine Prägung, wohin ich denken will. Und die Konsequenz ist eigentlich, dass ich ein Weg von haben will. Ich will keine Schreckensmeldung mehr. Ich will keinen Extremismus. Ich will kein Töten mehr in dieser Welt. Ja, aber das ist keine Perspektive. Die Perspektive heißt eigentlich hinzu. Was will ich? Und dazu sind genau Visionen wichtig. Eine Vorstellung davon, wie wir miteinander sein wollen. Das Grundeinkommen ist eine Vision, die uns auch ein Stück weit hilft, aber es ist nicht mehr für uns, jetzt hier eine Idee zu haben, wie eine Gesellschaft sein könnte. Ja, ich möchte ja nicht unerwähnt lassen, diese Menschen, die aus Deutschland heraus irgendwelche Aktionen betreiben in Bezug auf Hilfsgüter oder dergleichen mehr. Also die schätze ich total hoch und ich mag das nicht unerwähnt lassen. Ein bisschen zur Entspannung möchten wir Ihnen jetzt Musik anbieten von Tom YG, so steht das hier zumindest. Und der spielt jetzt Happy Ukulele Play. Musik. genau, jetzt muss ich da schon ein bisschen lachen, nachdem es mir irgendwie so ein bisschen unwohl ist hier gerade mit unserem Thema. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wo gehe ich denn mit diesem Unwohlsein hinspazieren? Und ich möchte eigentlich eher in den Mut gehen. Ich möchte das auflösen, indem ich mich nicht so runterziehen lasse von all dem, was wir in diesem Sommer haben erleben dürfen. Ich habe natürlich auch tolle Sachen erlebt, ja, so kleine Kinder, die irgendwo rumspringen und die so ganz unbedarft dessen sind, was wir als Erwachsene meinen, immer aufnehmen zu müssen. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, das allererste Mal in meinem jetzigen Alter überlegt, was sind denn meine nächsten Ziele? Das ist doch eine tolle Vision und ich denke, dass da was ganz Positives dabei rauskommt. Vielleicht lockt mich ja Italien. Ich weiß es noch gar nicht. Und wenn die Ziele auch etwas berücksichtigen, wie können wir dazu beitragen oder wie können wir etwas beitragen oder etwas vorleben? Was mir ja noch einfällt, lieber Jürgen, ist ja diese Geschichte von der Mitte. Ich lebe hier in der Mitte Europas, das hat mich schon immer beschäftigt und ich habe das teilweise als sehr bedrückend empfunden, weil so links und rechts so auf mich eingestürmt sind. So hatte ich das Gefühl, bis dann irgendwann mal der Jochen in einem Gespräch brachte, welche Aufgabe ich in der Mitte haben könnte oder Deutschland in der Mitte haben könnte. Das heißt nämlich, dass wir die Vermittler sind. Sprich, dass wir quatschen müssen, dass wir demokratisch und eben politisch so aufgeklärt sein sollten, dass wir das eben auch ausfüllen können. Und wir müssen auch in der Mitte leben und wir müssen auch dieses Leben auch vermitteln. Wir müssen uns auch natürlich das selber reflektieren, was wir dabei tun. Und das ist dann auch die Überwindung der Ohnmacht. Und ich fand es sehr interessant und spannend für mich zu beobachten, wie wir im Rahmen der Vorbereitung zur Sendung, der Diskussion, zuerst war das Thema sehr, sehr dunkel für uns, sehr auch schwer und drückend, die ganze Lage auf dieser Welt. Und als wir dann uns über die Perspektiven und Ideen auseinandergesetzt haben, dann hat sich irgendwo diese Schwärze, diese Düsternis plötzlich verflüchtigt. Ja, wir hatten Eis am Abend. Das fand ich eine interessante Beobachtung. Es war noch nie in einer Sendung so, dass wir so in der Vorbereitung so eine intensive Bewegung von Hilflosigkeit hin zu Optimismus gefunden haben. Das fand ich das Interessante. Und der Schlüssel dazu war letztendlich, seine eigene Rolle zu finden und seine eigene Aufgabe. Und die kann auch hier sein. Und dem, dass ich einfach hier ein positives Beispiel für ein gelingendes Leben in Aufgeschlossenheit führe. Dazu gehören du und ich und alle anderen auch. Wir müssen alle. Ich rufe einfach mal jetzt dazu auf, dass wir uns besser kennenlernen, jeden Einzelnen. Und was mache ich damit? Ja, und damit wären wir am Ende unseres inhaltlichen Teils der Sendung und würden Ihnen gerne noch ein paar Tipps, Hinweise und Termine geben. Ich beginne mal mit dem ersten. Wir haben das 50. BGE-Café. Da-da-da. Ja, ein Grund zum Feiern. Wird es auch eine Überraschung geben, voraussichtlich. Also am kommen Samstag Sie zahlreich. Am Samstag, den 6.9., am 6. September um 13 Uhr bis 15 Uhr in der Bio-Brotbar Müllerstraße 46. Und vielleicht können Sie dann genau diese Fragen und Themen, die wir heute hier angesprochen haben, einfach mit anderen auch bewegen, austauschen und in Erfahrung bringen, auch andere Ideen. Genau, das ist das mit dem Zettel und dem Bleistift, damit Sie sich einiges aufschreiben können. Die Ideen entwickeln werden wir in unserer Arbeitsgruppe Paradigmenwandel am Mittwoch, den 3. September von 19.30 Uhr bis 22 Uhr, wie üblich in der Nikolaistraße 17. Dann haben wir noch ein Treffen der Organisationsgruppe am 17. September. Ist natürlich auch ein Mittwoch von 19.30 Uhr bis ungefähr 22 Uhr. Wir wollen verschiedene Events besprechen. Und ich glaube, ich lade Sie jetzt einfach mal ein. Genau, das mache ich jetzt. Es gibt natürlich wieder Corso und Streetlife am 13. und 14. September. Es ist ein Wochenende, Samstag und Sonntag. Wir haben dort auch wieder einen Stand. Und die letzte Ankündigung jetzt an Terminen ist die Gruppe BGE for You, die sich am 18. September im Eine Welthaus wieder trifft. Von 19 Uhr, glaube ich, bis 20 Uhr. Schauen Sie auf unsere Homepage nach, kommt gleich der Hinweis noch. Und dort wird es, glaube ich, um BGE-Kreise gehen. Ja, genau. Das ist ja Thema. So eine neue Geschichte aus Köln initiiert. Das heißt schlichtweg BGE-Kreise. Das hatten wir ja hier im Juli gehabt. Genau. Alle diese Sendungen können Sie natürlich nachhören auf unserer Website www.grundeinkommen-muenchen.de. Und dort finden Sie auch die Termine und Hinweise. Ja, dann sind wir jetzt fast am Ende unserer Sendung. Jetzt hören wir den Titel Lamas, das ist der Interpret Lamas und der Titel Sunrise Breeze, den Heartbeat Remix. Gehst du raus und sagst an mir einsteigen? Ja, das war mein kleiner Versprecher, aber das macht ja gar nichts. Also, wie gesagt, wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Zuhörern und Zuhörern, dass sie uns heute so wohlwollend zugehört haben. Und ich persönlich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen wunderschönen Altweibersommer und weiter so. Unsere nächste Sendung werden Sie hören am 24. September. Gleich Zeit, gleicher Radiosender. Ich bedanke mich recht herzlich bei Dieter Settele in der Technik. Ich bedanke mich bei Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Redaktion war des Weiteren Sabine, bei der ich mich anstelle von Jochen und für mich auch bedanke. Wiederholung dieser Sendung bei Radio Lora am kommenden Mittwoch, also der 3. September, am Morgen zwischen 9 und 10 Uhr auf DAB+. Und jetzt darf der Jürgen weiter reden. Ja, und jetzt hier auf Radio Lora hören Sie eine Sendung des Instituts für sozialökonomische Wirtschaftsforschung, ISW. Und dort geht es um Thema Wohlstand ohne Wachstum. Und hier hören Sie Ausschnitte von dem IWS-Forum. Wir wünschen Ihnen viel Spaß hier auf Lora. Schönen Abend, wiederhören. Ja, tschüss und Dieter, tschüssi.